Nicht nur Schriftsteller lasen, auch Professoren und Fachleute aus allen Disziplinen. Das waren Vorträge belehrender Art. Die forderten die Gesellschaftsverträge ohnehin. Das ganze Programm, eine Volkshochschule.